Ihr hört mein Rap und ihr staunt so wie ein kleiner Junge. Ich komm, schieße Blei auf euch hier direkt aus meiner Lunge. Zügel besser deine Zunge, sonst dreh ich einen Knoten rein. Ich spitte die Bars, ball auf deine Idioten. Nein, ich müsste verboten sein, werd auf der Straße gehandelt. Mein Sound, der den Rest da draußen in Asche verwandelt. Was, Junge, stemm die Hanteln und zieh die Gewichte hoch. Doch wenn ich hier Flammen spuck, brennt ihr alle Lichter los. Denn ihr geht K.O., ihr habt genau wie EKO. Macht euch hier zum Affen, obwohl ihr wisst, ihr habt eh kein Flow. Seid keine Gangster, no, und ihr seid auch keine Rapper. Ihr Spasten, verschwendet eure Beats, Zeit und die Blätter. Komm hier hoch auf die Bretter und wack hier am Maikentanz. Zwei Rhymes reichen und der Kleine kriegt einen harten Schwanz. Schau nur, wie dein Part verdampft, wie auf einer Herdplatte. Du und deine Jungs werdet hier von mir belehrt, fuck it. Wir kommen jetzt mit dem Scheißdreck und du bist am Arsch. Überleg es dir besser, bevor du irgendwas sagst. Dreh diesen Scheißer auf und glaub mir, du bist am Arsch. Ach, und wir zeigen das nicht mehr an uns vorbei, das war's. Wir kommen jetzt mit dem Scheißdreck und du bist am Arsch. Überleg es dir besser, bevor du irgendwas sagst. Dreh diesen Scheißer auf und glaub mir, du bist am Arsch. Ach, und wir zeigen das nicht mehr an uns vorbei, das war's. Nach einer Zeile gehen euch die Ideen und Gedanken aus. Mann, du bist sick, dann geh nicht auf die Bühne, geh ins Krankenhaus. Antoine, Junge, glaub mir, ich kenn mich mit Schlappen aus. Und deiner Kleinen nimmt grad einer mit dem Schwanz die Mandel raus. Widerlich, schau, wie ich Rapper mit diesen Liedern fick. Mein Freund, du hast ein L auf der Stirn, doch das hier ist Siegershit. Antoine, Manny Beats, pump den Scheiß so laut. Du kannst, um überhaupt zu fühlen, dass du am Leben bist. Brauchst du Angst? Ich könnte mich verkaufen, doch ich tu das nicht. Ich kann meinen Mund nicht halten, ich sag, wie ist es, wie Ludacris. Ich bin Rapper, Junge, eigentlich ein netter Junge. Doch ich schieß die Wörter so, als hätte ich ne Barretta-Lunge. Gute Besserung, ihr seid nur ein paar Bärs. Und ich steige jetzt mit jeder Zeile meinen Marktwert. Oh yeah, schau jetzt her, du Blues Brother, wie ich die Lippen von deinen Jungs an meinen Schuh tacker. Wir kommen jetzt mit dem Scheißdreck und du bist am Arsch. Überleg es dir besser, bevor du irgendwas sagst. Dreh diesen Scheißer auf und glaub mir, du bist am Arsch. Ihr wacht und ihr zeigt euch nicht mehr an uns vorbei, das war's. Wir kommen jetzt mit dem Scheißdreck und du bist am Arsch. Überleg es dir besser, bevor du irgendwas sagst. Dreh diesen Scheißer auf und glaub mir, du bist am Arsch. Ihr wacht und ihr zeigt euch nicht mehr an uns vorbei, das war's. Wir kommen jetzt mit dem Scheißdreck und du bist am Arsch. Überleg es dir besser, bevor du irgendwas sagst. Dreh diesen Scheißer auf und glaub mir, du bist am Arsch. Ihr wacht und ihr zeigt euch nicht mehr an uns vorbei, das war's. Wir kommen jetzt mit dem Scheißdreck und du bist am Arsch. Überleg es dir besser, bevor du irgendwas sagst. Dreh diesen Scheißer auf und glaub mir, du bist am Arsch. Ihr wacht und ihr zeigt euch nicht mehr an uns vorbei, das war's.